sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Der linke Medienspiegel im Juli ist eine Themensendung zum G20. Beginnen wollen wir die Sendung mit einem kleinen kurzen Kommentar zu den Protesten beim G20 in Hamburg. Ehe wir uns dem zuwenden, was bei diesen G20-Getreffe denn herausgekommen ist, wobei wir einmal nach Afrika blicken und dann schauen, inwieweit angeblich der Feminismus durch G20 gefördert werden soll. Ehe wir uns anschauen, was eigentlich in Hamburg passiert ist mit einem Statement von Ladenbetreibern aus der Schanze, mit einem Artikel zur Pressefreiheit und dem Umgang der Polizei damit und abschließend einen Bericht des Grundrechtekomitees, die Demo-Beobachtung vom 2. bis 8. Juli in Hamburg gemacht haben. Ein kleiner Kommentar zu Anfang. In Hamburg bei den Protesten gegen den G20 fand ich überraschend, wie vehement und brutal die Polizei allen auf der Straße anwesenden Menschen klarmachen wollte, dass sie ihr Feind ist. Die Kommunikation der stets mit schwarzen Sturmhauben vermummten Polizisten beschränkte sich während der ganzen Protesttage auf Schreien, Schubsen, Schlagen, Prügeln, Pfeffergas versprühen und den Wasserwerfer einsetzen. So wurde mit allen Menschen umgegangen, egal ob weiß, blau, grün, gelb oder schwarz gekleidet und egal welchen Alters. Die permanente gewalttätige Art und Weise, die die Polizei an den Tag legte, habe ich in dieser Form noch nicht in der BRD erlebt und verletzte offiziell 2500 Menschen. Einer ist im künstlichen Koma. Gleichzeitig wurde von den anwesenden Demonstrantinnen entschlossen, an den geplanten Demonstrationen und Aktionen festgehalten. Die Finger versuchten am Freitag, die Polizeireihen zu durchfließen, blockierten oftmals die Konvois der Diktatoren aus Saudi-Arabien und China, der Pseudodemokraten aus Russland, den USA und der EU. Die EU ist der größte Waffenexporteur der Welt und lässt Zehntausende an ihren Grenzen sterben. Damit klappt eine Annäherung an jede Diktatur bestens und demokratisch. Die Protestler waren bei den Konvoi-Blockaden mit einer brutalen und auf Verletzten der Demonstrantinnen ausgerichteten Polizei konfrontiert. Trotzdem setzten sich Tausende über die demonstrationsfreie Zone und sonstige Anordnungen der Polizei hinweg. Es gab Bollerwagen mit Musik, Körbe mit Essen, trommelnde Samba-Gruppen und ausreichend Stadtpläne, damit die Auswärtigen nicht völlig planlos in den ständig durch die Gewalttätigkeit der Polizei eskalierenden Situationen werden. Es gab viele solidarische Momente, die Stimmung war nur kurzzeitig verzweifelt und panisch. Mensch konnte meistens den Eindruck haben, Teil einer Protestbewegung gegen Kapitalismus und für offene Grenzen zu sein. Die Demo am Samstag mit 76.000 Menschen war super. Das schönste, aber auch traurigste Transpi für mich ist, wir sind nicht alle, es fehlen die Ertrunkenen. Dass die nächtlichen Randale jetzt die Medien beherrschen, ist keine Überraschung. So soll der legitime Protest diskreditiert und die massenhafte Gewalt der enthemmten Polizei gerechtfertigt werden. Wir sind gespannt, wann sich die Presse, wie Bild und Süddeutsche zum Beispiel, daran erinnert, dass auch ihre Journalistin in Hamburg von der Polizei attackiert wurde und nicht nur daran, dass mehreren die Akkreditierung vom BKA entzogen wurde. Wie der Deutungskampf um die Ereignisse beim G20 in Hamburg ausgeht, ist doch nicht abgemacht. Aber wie dem auch sei, vor allem vielen Dank an die Hamburger Linken für ihre Orga, Vorbereitung und Entschlossenheit. In Solidarität mit allen Verhafteten und Verletzten. Es hat Lust auf mehr Protest gemacht, von Ende Gelände bis Antifa-Camp in Buchenwald. Jede nach ihren Möglichkeiten und Kapazitäten für eine andere Welt. In unserem ersten Artikel aus dem Freitag vom letzten Wochenende geht es um die Sonderwirtschaftszonen, die in afrikanischen Ländern errichtet werden sollen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die G20 Partnerstaaten aus Afrika waren Marokko, Tunesien, Senegal, Elfenbeinküste, Ruanda, Ghana und Äthiopien. Und jetzt zu dem Text. Lohn und Brot hinter der Wand. Die 20 reichsten Länder möchten in Afrika Sonderwirtschaftszonen errichten. Nur wem nutzen die Boomtowns eigentlich? Der Wind hat viel Sand über die Fahrbahn getrieben. Zum Hafen hin legt sich eine Düne über aufgebrochenen Teer. Wir müssen sie queren. Kein Grund, die Geschwindigkeit zu drosseln. Kein Problem, kein Problem, ruft der Fahrer des Motorradtaxis. Er hat eine Hand auf mein Knie gelegt. Gott hat ein Auge auf uns an diesem Morgen. Fast nimmt die Düne dem Motorrad die Balance. Wir strecken gleichzeitig einen Fuß aus, fangen uns ab. Der Fahrer gibt weiter Gas, jetzt wo Gott offensichtlich wach ist. Die Hand liegt noch auf meinem Knie, als wir vor der Mauer ankommen. Voilà, La Zone Franche, die Sonderwirtschaftszone am Hafen von Lomé, Hauptstadt von Togo. Die Mauer ist lehmbraun, vielleicht 4 Meter hoch, mit einer Stacheldrahtkrone. Eine Mauer wie diese gibt es auch um den Hafen bei der ghanischen Hauptstadt Accra. Eine noch höhere Mauer zieht sich um die gewaltige Dhaka-Export-Processing-Zone an einer 4-spurigen Straße nordwestlich von Bangladeschs Kapitale. Und wenn man so will, wäre Donald Trumps Mauer zu Mexiko auch eine Grenze zu einer Sonderwirtschaftszone. Seit dem NAFTA-Abkommen von 1994 ist eigentlich ganz Mexiko ein solches Gebiet. Und auch ein Deutscher will Mauern bauen lassen. Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister. Afrika war das prominente Thema des G20-Treffens in Hamburg. Afrika wird unser Problem sein, hat Schäuble vorab erklärt. Das Problem sei, dass aus Afrika viele Menschen nach Europa wollen. Als Lösung schlägt er Sonderwirtschaftszonen vor. Diese Gebilde gehen zurück auf den kastilischen König Alfons X. Er eroberte 1262 Cadiz, plante die christliche Besiedlung und startete die Stadt mit wirtschaftlichen Sonderrechten aus. Unklar, ob die mexikanische Regierung Anfang des 20. Jahrhunderts an Alfonso X. dachte. Jedenfalls eröffnete sie an der Grenze im Norden Freihandelszonen. Die Städte Tijuana und Ensenada durften ab August 1933 Rohstoffe, Teilfertigprodukte und Maschinen zollbefreit importieren. Ihren Boom erlebten Sonderwirtschaftszonen ab den 1970er Jahren. Indien, Korea, die Philippinen stiegen ein. Investoren mieteten Fabrikhallen, bekamen Arbeitskräfte gestellt, produzierten Exportgüter. China importierte ab 1980 in akkurat beaufsichtigten Zonen seinen Teil des Kapitalismus. Diese Zonen sind Enklaven des exportorientierten Welthandels. Oft hat die Polizei nur bei besonders schweren Vorkommnissen Zutritt. Steuerregeln und meist auch das Arbeitsrecht sind aufgehoben. Mittlerweile gibt es Sonderwirtschaftszonen für einzelne Unternehmen. Andere sind Sammelstätten der Fertigung. Textil- und Elektronikbranchen dominieren. Auch Dienstleistungen werden angeboten. Aus manchen kann ein Prozentsatz der Produkte ins Inland eingeführt werden. Fast immer gibt es aber eine Mauer. Drinnen bestimmen Unternehmen Regeln für Sicherheit, Gesundheit und Bezahlung der Arbeitskräfte. Man gewinnt den Eindruck, dass Sonderwirtschaftszonen zum größten Teil die Industriegebiet gewordene neoklassische Trickle-Down-Ökonomie sind. Eine laute Stimme im Konzert der internationalen Direktinvestitionen. Wer politisch für sie argumentiert, vertritt die Ansicht, dass, indem Wohlstand für einige und Arbeitsplätze für viele geschaffen würden, es am Ende allen irgendwie besser gehe. Allerdings zeigt sich in vielen Ländern, dass die nötigen Infrastrukturausgaben mit niedrigen Steuern nicht refinanzierbar sind. Dass hier Armut ausgebeutet und damit gewaltige Werte geschaffen werden, ist die Hauptkritik. Die Zone umgibt ein Grundrauschen aus Missbrauchsskandalen, Feuerbrünsten, Unglücken, die immer die Schwächsten treffen. In den Sonderwirtschaftszonen verdienen investierende Unternehmen doppelt, kritisiert die International Labour Organization. Die abgetrennten Gebiete liegen von vornherein in Ländern mit niedrigen Löhnen und mit Sonderregeln sparen die Investoren weiter. Der Senegal gewährt Investoren etwa 50 Jahre Steuerbefreiung. Sonderwirtschaftszonen sind Resonanzräume des hochflexiblen Kapitalismus. Investoren können ihre Produktionsstätten über Nacht verlassen. Als mit der Finanzkrise 2008 die chinesischen Exporte in die USA drastisch schrumpften, verloren 20 Millionen Wanderarbeiter ihre Jobs. Mexikanische Wirtschaftswissenschaftler legten zwei Karten übereinander und zeigten so, bis in die 1990er Jahre wanderten die Armen zur Industrie an der Grenze. Nach dem NAFTA-Vertrag kamen die Produktionsstätten dorthin, wo die Ärmsten lebten. An ihrer Lebenssituation änderte es wenig. Die Weltbank stellte 2008 in einer Untersuchung fest, dass Sonderwirtschaftszonen ungewisse Nettoeffekte haben. Devisenüberschüsse gibt es nur, wenn Vorprodukte aus dem heimischen Markt bezogen werden können und die Wertschöpfung hoch ist. Sonst fressen Importe und Rücktransfer die Erträge. Ausländische Direktinvestitionen sind gern in Steueroasen umdeklarierte Guthaben aus dem Inland. Korruption ist ausgeprägt. Hinter den Mauern lassen sich Geld waschen und Gewinne grandios steigern. Kapitalertragssteuern tendieren gegen Null. Die Weltbank beurteilt die Rolle der Sonderwirtschaftszonen bei der Akquise ausländischer Direktinvestitionen deshalb als marginal. Durch die Werkstore sollen Arbeiter marschieren und Waren hinausströmen in alle Welt. Aber noch mehr strömt. Man kann neben der Dakar-Export-Processing-Zone in Bangladesch eine staubige Straße hinabgehen. Sie zieht einen Damm entlang. Dagegen drängen Blechhütten der Arbeiter. Ums Eck strecken sich Reisfelder. Aus mannshohen Rohrleitungen schießen hier Abwässer hinaus. Drinnen werden Jeans gefärbt. An diesem Tag ist das Wasser daher blau. Es schäumt ungefiltert auf die Felder. Auf der Hauptstraße sitzt ein Mütterchen, inmitten von Bergen stinkender Stoffreste. Sie reißt verklebte Fehldrucke auseinander. Die Farbe ist toxisch. Die Ladung müsste auf den Sondermüll. Wie viele Jahre die Frau hinter der Mauer gearbeitet hat, kann sie nicht mehr sagen. Jetzt ist sie zu schwach für den Takt. Sie hat Ausschlag, kann sich kaum konzentrieren. Ihr schwindelt. Hinter den Mauern gibt es kein Streikrecht. Gewerkschaften sind verboten. Sonderwirtschaftszonen sind ein Abbild der internationalen Arbeitsteilung, in der die Zerstörung von Umwelt und Gesundheit der Arbeiter in ärmere Länder delegiert wird. Hier wird unsere Lust bedient, ein T-Shirt für 5 Euro zu kaufen und bald wieder wegzuwerfen. 38 Jahre sei sie alt, sagt die Frau schließlich. Ein kalter Gedanke drängt sich dazu Schäubles Idee auf. Wer lange genug in einer Sonderwirtschaftszone gearbeitet hat, wird es sicher nicht mehr nach Europa schaffen. In der Zone Franche in Lomé geht es um Logistik, Büroarbeit. Im Land leben 2/3 der Bevölkerung von Landwirtschaft. Eines von 8 Kindern wird nicht älter als 5 Jahre. Von der Sonderwirtschaftszone aus schicken meist französische Unternehmen Güter quer durch Westafrika. An der Kindersterblichkeit ändert sich dadurch nichts. Draußen vor der Mauer wartet der Taxifahrer und grinst. Blättern für deutsche und internationale Politik vom Juli wollen wir euch über das informieren, was bei dem sogenannten W20-Treffen im April herausgekommen ist. Wobei leider der Artikel so lang ist, dass wir euch nur die erste Hälfte eingelesen haben. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung zum Weiterlesen. Und dieser Artikel heißt »Der neue Business-Feminismus«. Als sich Ende April im Vorfeld des G20-Gipfels 200 Frauen aus den Führungsetagen von Politik und Wirtschaft in Berlin zum W20-Gipfel trafen, W steht für Women, verfolgten sie ein gemeinsames Ziel, die Rolle der Frauen in der Wirtschaft zu stärken. Unter dem Titel »Frauen inspirieren« diskutierte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einem Podium mit insgesamt 7 prominenten Persönlichkeiten, darunter die Tochter des amtierenden US-Präsidenten Ivanka Trump, die Chefin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde und die holländische Königin und frühere Bankerin Maxima über die Förderung von Unternehmerinnen. Die Spitzenfrauen transportierten dabei eine zentrale Botschaft. Frauen schaffen das. Doch hinter den Nimbus des Yes, you can verbirgt sich ein neuer, knallharter Business-Feminismus, der die neoliberale Strategie eines Empowerments von Frauen durch die Märkte, vor allem aber zum Wohle der Märkte, auf die Spitze treibt. Schon die hochkarätige Besetzung des Podiums macht die bereits Privilegierten und Mächtigen zum Rollenvorbild. Mit der Einladung der Präsidententochter, die Merkel bei ihrem USA-Besuch persönlich ausgesprochen hatte, fördert sie den selbsterklärten Feminismus von Elitefrauen, der sich das Etikett der Geschlechtergleichheit für die eigene Machtbildung aneignet. Dieser Karrierefeminismus verkehrt das ursprüngliche feministische Konzept vom Empowerment der Schwachen, das die Grundrechte aller Frauen emanzipatorisch mit der Befreiung von Armut wie auch von struktureller und sexistischer Gewalt verband, geradezu in sein Gegenteil. Es ist eine Farce und ein Betrug an den weltweiten Interessen benachteiligter Frauen, dass sich mehrere der Spitzenfrauen auf diesem Podium überhaupt mit dem Titel Feministin schmückten, ohne über die Rechte der Armen auf eine sichere Lebensgrundlage, auf Verfügung über Ressourcen, Anerkennung ihrer Arbeit und soziale Sicherheit zu reden. Der W20-Dialog war somit mehr als ein geschlechterpolitischer Auftrag an die Kanzlerin für den G20-Gipfel in Hamburg. Er war ein Markstein für die Ideologie der Womanomics. Dieser sieht Frauen als Wachstumsmotoren. Ein Grund, weshalb sie deren Erwerbsbeteiligung sowie finanzielle und digitale Inklusion in die Wirtschaft stärken will. Aber wer soll sich vom Aufstieg und der neuen Sichtbarkeit dieser F-Klasse inspirieren lassen? Hartz-IV-Bezieherinnen, griechische Frauen ohne Gesundheitsversorgung und migrantische Altenpflegerinnen, Textilarbeiterinnen in den globalen Wertschöpfungsketten oder Kleinbäuerinnen und Straßenhändlerinnen im globalen Süden? Priti Daruka, Sprecherin des kürzlich gegründeten BRICS Feminist Watch, das die G20 beobachtet, empörte sich denn auch über das Mantra des weiblichen Unternehmertums und den Eurozentrismus der Debatten bei gleichzeitiger Ignoranz gegenüber den Armuts- und Ungleichheitsproblemen von Frauen im globalen Süden, die ihre Existenzgrundlage in der informellen Ökonomie oder Landwirtschaft gegen Privatisierung, Industrialisierung, Landraub und Ressourcenextraktivismus erhalten wollen. Das frauenpolitische Kernanliegen der Feministinnen aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ist, alle Frauen arbeiten und haben ein Anrecht auf soziale Sicherheit. Sie beklagen gleichzeitig, dass die Regierungen auch in ihren Ländern zivilgesellschaftliche Räume und Themen zunehmend autoritär einschränken oder für ihre eigene Agenda instrumentalisieren. Diese Zwiespältigkeit einer solch elitären Version der Frauenförderung zeigt sich zuletzt an dem von Merkel auf der W20-Konferenz vorgebrachten Vorschlag, einen globalen Kapitalfonds zur Förderung von Unternehmerinnen einzurichten. Dieser soll aus staatlichen und privaten Mitteln bestückt und bei der Weltbank angesiedelt werden. Dabei geht es zuvorderst um den Aufbau von weiblichen Unternehmertum in Ländern des Südens, wo Frauen, so Merkel, ihre Kreditwürdigkeit längst durch Inanspruchnahme von Kleinkrediten bewiesen hätten. Finanzielle Inklusion gilt dabei per se als Vorbedingung für den Erfolg als Marktsubjekt, ein Bankkonto als Voraussetzung für Marktbürgerlichkeit. Doch die Erfahrungen mit der Mikrofinanzierung für benachteiligte Frauen, etwa in Bangladesch oder Südindien, zeigen, welche verheerende Wirkungen diese entwicklungspolitische Strategie haben kann. Vor allem im globalen Süden wurden Frauen auf dem Land in den vergangenen beiden Jahrzehnten Mikrokredite als geschlechtsspezifisch zugeschnittenes Instrument der finanziellen Marktinklusion angeboten, und zwar zunehmend von kommerziellen Mikrofinanzinstitutionen. Diese bieten Frauen in Südasien wegen ihrer hohen Rückzahlungsmoral kleine Darlehen mit Zinssätzen von bis zu 30%. Während Männer kaum noch landwirtschaftliche Kredite von den Banken bekommen, hat sich hier in den Dörfern durch das Überangebot verschiedener Dienstleister förmlich eine Blase der Mikrokredite für Frauen gebildet. Entsprechend dem Modell der Grameen Bank des Nobelpreisträgers Mohammad Yunus sollen die Kleinkredite als Startkapital für einkommensschaffende Tätigkeiten, sprich Selbstbeschäftigung, Kleinstunternehmen oder Minikooperativen verwendet werden, die wiederum die Frauen stärken und die Armut beseitigen sollen. An dieser Strategie beteiligen sich auch große transnationale Unternehmen. So entwickelte Yunus in Bangladesch soziale Businessprojekte in enger Zusammenarbeit mit Konzernen wie Nokia, Danone, Adidas, Otto und BASF. Die Frauen finanzierten mit den Krediten zumeist einen dörflichen Kleinhandel mit von den Konzernen bereitgestellten Produkten wie Joghurt, Turnschuhen oder Telefonguthaben. Auch in Indien fungieren die Frauen mit kleinen Franchise-Geschäften auf dem Land als Vorhut der konzerndominierten städtischen Konsumökonomie. Sie erschließen neue Märkte für die Unternehmen, übernehmen Absatzrisiken, führen den freien Wettbewerb ein und torpedieren die lokale Ökonomie. Das Danone-Projekt beispielsweise zielte auf die Verdrängung der dörflichen Selbstversorgungsökonomie, denn in Bangladesch stellt jede Frau zu Hause eigenen Joghurt her. In Südindien bietet eine Kreditgruppe in ihrem Mini-Supermarkt nur Konzernwaren an, aber nicht die Produkte der Dorffrauen von nebenan, weil sie nicht richtig verpackt sind. So drängen die Kreditnehmerinnen die dörfliche Ökonomie ins Abseits und werten die Arbeit anderer Frauen als nicht marktfähig ab. Mikrofinanzierung fungiert damit als ein Instrument der neoliberalen Umstrukturierung der Märkte im globalen Süden. Ungleichheiten und Interessensunterschiede zwischen den Frauen nehmen dabei nicht ab, sondern zu. Zudem befördern die kleinen Kredite vor allem arme Frauen mitunter in eine Verschuldungs- und weitere Verarmungsspirale, die in Südindien teils dazu geführt hat, dass die Finanzdienstleister das gesamte Hab und Gut verschuldeter Familien konfiszierten. 50 Frauen nahmen sich daraufhin Ende 2010 innerhalb weniger Wochen das Leben. In Bolivien, Indien und Marokko lösten solche Krisen der Mikrofinanzindustrie bereits heftige Proteste gegen diese Form der Marktinklusion aus. Ja, die wenigen dürren Fakten, die bei dem sogenannten W20-Treffen im April beschlossen worden sind, 325 Millionen Dollar in einem Fonds zur Förderung des weiblichen Unternehmertums und eine Genderperspektive in der neoliberalen Wirtschaftsordnung. Von dem, was bei den grandiosen G20-Gipfeln mit Schwerpunkt Afrika entschieden wurde, zu dem, was sich in Hamburg ereignet hat bei den G20-Gipfeln und den Protesten. Beginnen wollen wir hier mit einem Statement von Ladenbetreibern. Stellungnahme zu den Ereignissen vom Wochenende von einigen Läden in der Schanze. Wir, einige Geschäfts- und Gewerbetreibende des Hamburger Schanzenviertels, sehen uns genötigt, in Anbetracht der Berichterstattung und des öffentlichen Diskurses unsere Sichtereignisse zu den Ausschreitungen im Zuge des G20-Gipfels zu schildern. Der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2017 tobte eine Menge für Stunden auf der Straße, plünderte einige Läden, bei vielen anderen gingen die Scheiben zu Bruch, es wurden brennende Barrikaden errichtet und mit der Polizei gerungen. Uns fällt es in Anbetracht der Wahllosigkeit der Zerstörung schwer, darin die Artikulation einer politischen Überzeugung zu erkennen, noch viel weniger die Idee einer neuen, besseren Welt. Wir beobachteten das Geschehen leicht verängstigt und skeptisch vor Ort und aus unseren Fenstern in den Straßen unseres Viertels. Aber die Komplexität der Dynamik, die sich in dieser Nacht hier Bahn gebrochen hat, sehen wir weder in den Medien noch bei der Polizei oder im öffentlichen Diskurs angemessen reflektiert. Ja, wir haben direkt gesehen, wie Scheiben zerbarsten, Parkautomaten herausgerissen, Bankautomaten zerschlagen, Straßenschilder abgebrochen, das Pflaster aufgerissen wurde. Wir haben aber auch gesehen, wie viele Tage in Folge völlig unverhältnismäßig bei jeder Kleinigkeit der Wasserwerfer zum Einsatz kam. Wie Menschen von uniformierten und behelmten Beamten ohne Grund geschubst oder auch vom Fahrrad geschlagen wurden, tagelang. Dies darf bei der Berücksichtigung der Ereignisse nicht unter den Teppich gekehrt werden. Zum Höhepunkt dieser Auseinandersetzung soll in der Nacht von Freitag und Samstag nun ein schwarzer Block in unserem Stadtteil gewütet haben. Dies können wir aus eigener Beobachtung nicht bestätigen. Die außerhalb der direkten Konfrontation mit der Polizei nun von der Presse beklagten Schäden sind nur zu einem kleinen Teil auf diese Menschen zurückzuführen. Der weit größere Teil waren erlebnishungrige Jugendliche wie Voyeure und Partyvolk, denen wir eher auf den Schlagermove beim Fußballspiel oder Bushido-Konzert über den Weg laufen würden, als auf einer linksradikalen Demo. Es waren betrunkene junge Männer, die wir auf dem Baugerüst sahen, die mit Flaschen werfen, hierbei von einem geplanten Hinterhalt und Bedrohung für Leib und Leben der Beamten zu sprechen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Überwiegend diese Leute waren es auch, die, nachdem die Scheiben eingeschlagen waren, in Geschäfte einstiegen und beladen mit Diebesgut das Weite suchten. Die besoffen in einem Akt sportlicher Selbstüberschätzung mit nacktem Oberkörper aus 50 Meter Entfernung Flaschen auf Wasserwerfer warfen, die zwischen anderen Menschen herniedergingen, während Herumstehende mit Bier in der Hand sie anfeuerten und Handyvideos machten. Es war eher die Mischung aus Wut auf die Polizei, Enthemmung durch Alkohol, der Frust über die eigene Existenz und die Gier nach Spektakel durch alle anwesenden Personengruppen hindurch, die sich hier Bahn brach. Das war kein linker Protest gegen den G20-Gipfel. Hier von linken Aktivistinnen zu sprechen, wäre verkürzt und falsch. Wir haben neben all der Gewalt und Zerstörung gestern viele Situationen gesehen, in denen offenbar gut organisierte, schwarz gekleidete Vermummte teilweise gemeinsam mit Anwohnern eingeschritten sind, um andere davon abzuhalten, kleine, inhabergeführte Läden anzugehen. Die anderen Vermummten, die Eisenstangen aus der Hand nahmen, die Nachbarn halfen, ihre Fahrräder in Sicherheit zu bringen und sinnlosen Flaschenbewurf entschieden unterbannen, die auch ein Feuer löschten in dem verwüsteten und geplünderten Laden namens Flying Tiger Kopenhagen, wo Jugendliche versucht, mit Leuchtspurmunition einen Brand zu legen, obwohl das Haus bewohnt ist. Es liegt nicht an uns zu bestimmen, was hier falsch gelaufen ist, welche Aktion zu welcher Reaktion geführt hat. Was wir aber sagen können, wir leben und arbeiten hier, bekommen seit vielen Wochen mit, wie das Schaufenster moderner Polizeiarbeit ein Klima der Ohnmacht, Angst und daraus resultierender Wut erzeugt. Dass diese nachvollziehbare Wut sich am Wochenende nun wahllos, blind und stumpf auf diese Art und Weise artikulierte, bedauern wir sehr. Es lässt uns auch heute noch vollkommen erschüttert zurück. Dennoch sehen wir den Ursprung dieser Wut in der verfehlten Politik des rot-grünen Senats, der sich nach außen im Blitzlichtgewitter der internationalen Presse sonnen möchte, nach innen aber vollkommen weggetaucht ist und einer hochmilitarisierten Polizei das komplette Management dieses Großereignisses auf allen Ebenen überlassen hat. Der Senat hat der Polizei eine carte blanche ausgestellt, aber dass die im Rahmen eines solchen Gipfels mitten in einer Millionenstadt entstehenden Probleme, Fragen und sozialen Implikatoren nicht nur mit polizeitaktischen und repressiven Mitteln beantwortet werden können, scheint im besoffenen Taumel der quasi monarchischen Inszenierung von Macht und Glamour vollkommen unter den Tisch gefallen zu sein. Dass einem dies um die Ohren fliegen muss, wäre mit einem Mindestmaß an politischem Weitblick absehbar gewesen. Wenn Olaf Scholz jetzt von einer inakzeptablen Verrohung, der wir uns alle entgegenstellen müssen, spricht, können wir dem nur beipflichten. Dass die Verrohung aber auch die Konsequenz einer Gesellschaft ist, der jeglicher abweichende politische Ausdruck pauschal kriminalisiert und mit Sondergesetzen und militärischen Einheiten polizeilich bekämpft wird, darf dabei nicht unberücksichtigt bleiben. Aber bei all der Erschütterung über die Ereignisse vom Wochenende muss auch gesagt werden, es sind zwar apokalyptische, dunkle, rußgeschwärzte Bilder aus unseren Vierteln, die um die Welt gingen. Von der Realität eines Bürgerkrieges waren wir aber weit entfernt. Anstatt weiter an der Hysterieschraube zu drehen, sollte jetzt Besonnenheit und Reflexion Einzug in die Diskussion halten. Die Straße steht immer noch. Ab Montag öffneten die meisten Geschäfte ganz regulär. Der Schaden an Personen hält sich in Grenzen. Wir hatten als Anwohner mehr Angst vor den mit Maschinengewehren auf unsere Nachbarn zielenden bewaffneten Spezialeinheiten als vor den alkoholisierten Halbstarken, die sich gestern hier ausgetobt haben. Die sind dumm, lässig und schlagen ihr Scheiben ein, erschießen dich aber im Zweifelsfall nicht. Der für die meisten von uns Gewerbetreibende weit größere Schaden entsteht durch die Landflucht unserer Kunden, die keine Lust auf die vielen Eingriffe und Einschränkungen durch den Gipfel hatten, durch die Lieferanten, die uns seit vergangenen Dienstag nicht mehr beliefern konnten, durch das Ausbleiben unserer Gäste. An den damit einhergehenden Umsatzeinbußen werden wir noch sehr lange zu knapsen haben. Wir leben seit vielen Jahren in friedlicher, oft auch freundschaftlich solidarischer Nachbarschaft mit allen Formen des Protestes, die hier im Viertel beheimatet sind, wozu für uns selbstverständlich und nicht verhandelbar auch die Rote Flora gehört. Daran wird auch dieses Wochenende rein gar nichts ändern. Dem Wissen, dass dieses überflüssige Spektakel nun vorbei ist, hoffen wir, dass die Polizei ein maßvolles Verhältnis zur Demokratie und den in ihr lebenden Menschen findet, dass wir alle nach Wochen und Monaten der Hysterie und der Einschränkungen zur Ruhe kommen und unseren Alltag mit all den großen, kleinen Widersprüchen wieder gemeinsam angehen können. Einige Geschäftetreibende aus dem Schanzenviertel. Und dann sind 10 Namen von unterschiedlichen Läden im Schanzenviertel in Hamburg aufgelistet. Weitermachen wollen wir zur Situation während des G20-Gipfels in Hamburg mit einem Artikel von Telepolis vom 12. Juli. G20. Braucht die Polizei Grundgesetznachhilfe? G20 ist vorbei. Was bleibt? Politisch hat das Elefantentreffen nicht viel gebracht. Vor allem nicht viel Gutes. Der friedliche Protest von Zehntausenden wurde überschattet von der Gewaltorgie, die Linksradikale im Schanzenviertel entfesselten, und von einem Polizeieinsatz, der auf Eskalation setzte. Auch die grundgesetzlich garantierte Pressefreiheit kam stellenweise unter die Räder. Die Pressefreiheit ist ein elementares Gut eines demokratischen Rechtsstaates. Dieser Rechtsstaat wird unter anderem von der Polizei repräsentiert. Wenn Polizisten Grundrechte verletzten, schaden sie nicht nur ihrem Amt, sondern der Demokratie an sich. Es ist sicher richtig, dass die Beamten auf der Straße unter enormem Druck und Stress standen und dass in solch einer Situation auch Fehler gemacht werden, wofür ein allgemeines Verständnis in der Bevölkerung vorhanden ist. Beleidigungen, Drohungen und Behinderung der Arbeit von Journalisten sind aber ein Fehlverhalten, das besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Im Laufe des Gipfels wurden zahlreiche Fälle unterschiedlicher Intensität dokumentiert. In der Huffington Post beschreibt Flo Smith, der für den britischen Sender ITN in Hamburg war, wie er und sein Team von Polizisten mit Pfefferspray bedroht und angegriffen wurden. Eine Polizistin kam zu mir und meinem Kameramann. Wir schauten beide in ihre Richtung. Sie schrie "Fuck the press, fuck, fuck" und drückte mit ihrem Pfefferspray ab, berichtete er. Mehrere deutsche Kollegen machten ähnliche Erfahrungen. Auf einem bei Twitter geposteten Video ist zu sehen, wie ein Polizist einen fotografierenden Reporter aus dem Weg rempelt. Als Ruben Neugebauer schwer bewaffnete Einsatzkräfte fotografierte, wurde ihm, das twitterte er, gesagt, mit Pressefreiheit ist jetzt Schluss. Erik Marquardt streamte live, als ein Polizist ihm das Smartphone aus der Hand riss. Bild-Chefreporter Frank Schneider wurde gar offen mit Krankenhaus bedroht, wie er auf Twitter schreibt. Einer Korrespondentin der Taz soll gesagt worden sein, sie haben die längste Zeit als Journalistin gearbeitet. Das ist aus meiner Sicht höchst bedenklich, sagt der Heidelberger Verfassungsrechtler Dr. Uwe Lipinski gegenüber Telepolis. Grundsätzlich darf die Presse auch über schwierige Einsätze berichten. Einschränkungen ihrer Arbeit wären allenfalls dann gerechtfertigt, wenn sie nachweislich im konkreten Fall die Arbeit der Polizei behindert hat. Aber auch dann muss die Polizei auf niedriger Stufe beginnen und die Journalisten erst einmal auffordern, das Feld zu räumen. Nur wenn das nicht beachtet wird, darf unter Umständen unmittelbarer Zwang angewendet werden, um Journalisten aus einer Gefahrenzone zu entfernen oder um einen Polizeieinsatz zum Schutz von Personen oder Gegenständen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die entscheidende Frage ist, kann die Polizei jeweils im konkreten Einzelfall plausibel belegen, dass es um der Sicherheit willen notwendig war, die jeweilige Pressearbeit, wie zum Beispiel das Anfertigen von Bildaufnahmen, zu behindern oder zu verbieten? Andernfalls wäre ein solches Vorgehen rechtswidrig und dann müsste man wohl auch über Konsequenzen nachdenken. Darüber hinaus wurden mindestens 9 Journalisten durch das BKA die Akkreditierung entzogen, die Zugang zum Tagungsgelände sowie zum Pressezentrum beinhaltete. Unter ihnen waren auch die Mitarbeiter von Spiegel Online, des Bremer Weserkuriers und der Taz. Einem ARD-Bericht zufolge sollen Polizeibeamte Listen mit insgesamt 32 Namen von Journalisten, die unerwünscht waren, offen mit sich geführt und dadurch auch noch den Datenschutz verletzt haben. Datenschützer zeigten sich entsetzt über diesen Umgang. Und auch auf die Frage nach dem konkreten Grund für die entzogenen Akkreditierungen gibt es bislang keine zufriedenstellenden Antworten. Die ARD mutmaßt gar, es könne einen Zusammenhang zur Türkei-Berichterstattung der betroffenen Journalisten geben. Auf telefonische Nachfrage heißt es beim BKA, Sicherheitsbedenken seien ausschlaggebend gewesen. Worin diese Bedenken genau bestanden, will man gegenüber Telepolis mit Hinweis auf den Datenschutz nicht verraten. Bekräftigt aber, dass die Erkenntnisse, die zum Entzug der Akkreditierungen führten, ausschließlich von deutschen Sicherheitsbehörden stammten und nicht, wie zeitweise vermutet, aus der Türkei. Man habe die Sicherheit der Gipfelteilnehmer gegen das hohe Gut der Pressefreiheit abgewogen. Details könnten die betroffenen Journalisten beim BKA erfragen. Es wird also abzuwarten bleiben, bis diese selbst die Begründungen, so sie sie erfahren, publik machen werden. Das Bundesinnenministerium hingegen äußerte sich bislang nicht zu einer telefonischen Anfrage von Telepolis. Am Dienstagvormittag kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert Antworten via Twitter an. Ich kümmere mich intensiv darum, dass alle Fragen zügig beantwortet werden. Die Pressefreiheit ist für uns im BPA ein hohes Gut. Auch der Deutsche Journalistenverband forderte vom BKA Aufklärung. Mehrfach wurden Journalisten Opfer von physischer Gewalt von Polizisten. Es gab Pfefferspray-Attacken und Schlagstockeinsätze von Polizisten gegen Berichterstatter. Presseausweise wurden von den Einsatzkräften ignoriert. Journalisten wurden zum Teil wüst beschimpft. Wie erklären Sie dieses Vorgehen gegen Journalisten? Wurden die Polizisten von den Einsatzleitern auf die besondere Rolle der Medien hingewiesen? Fragt der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in einem auf der Website des Verbandes publizierten Brief an BKA-Präsident Holger Münch. Eine Frage muss man dem noch hinzufügen. Sind sich die Polizeibeamten bewusst, dass das Grundgesetz die Pressefreiheit ohne Einschränkungen garantiert und dass sie selbst den Staat, dessen Fundament dieses Grundgesetz ist, repräsentieren? Update. Mittlerweile hat die Pressestelle der Hamburger Polizei geantwortet. Es habe erste Anzeigen bezüglich derartiger Fälle gegeben, dem vom Dezernat für interne Ermittlungen nachgegangen werde. Dieses Dezernat ist in Hamburg vom Polizeiapparat getrennt, sodass eine Unabhängigkeit gegeben ist. Es werde auch das eingegangene Videomaterial geprüft, um herauszufinden, in welchen Fällen es sich tatsächlich um Journalisten gehandelt hat, die angegriffen wurden. Das gestalte sich mitunter schwierig, solange die Betroffenen nicht persönlich Anzeige erstatten. Denn oft sei derjenige, der die Anzeige erstatte, nicht der Geschädigte. Und abschließend ein Bericht vom Grundrechtekomitee vom 9. Juli. Ausnahmezustand, Polizeistaat, Aufstandsbekämpfungsübung. Demonstrationsbeobachtung in Hamburg vom 2. bis 8. Juli 2017. Mit insgesamt 43 DemonstrationsbeobachterInnen hat das Komitee für Grundrechte und Demokratie viele Versammlungen in der Zeit vom 2. bis 8. Juli 2017 in Hamburg begleitet. Wir wollen den einseitigen Polizeiberichten genaue Darstellungen der Abläufe entgegenstellen. Unser Ausgangspunkt sind die Grund- und Menschenrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Denn diese galten seit jeher als Zeichen der Freiheit, der Unabhängigkeit und der Mündigkeit des selbstbewussten Bürgers, wie es im Brockdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts heißt. Wir haben beobachtet, in welchem Maße die Polizei in diesen Tagen die Macht über das Geschehen in der Stadt übernommen hat. Sie hat eskaliert, Bürger- und Menschenrechte ignoriert, sie informierte die Öffentlichkeit falsch und ging mit großer Gewalt gegen die Menschen vor. Schon seit Monaten warnten wir vor dem Ausnahmezustand, der anlässlich des G20 in Hamburg produziert wird. Das, was wir in dieser Woche vorgefunden haben, geht sogar über das, was wir befürchtet haben, noch hinaus. Nicht nur wurden die Grund- und Menschenrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit durch die Allgemeinverfügung außer Kraft gesetzt, die Polizei hat, gedeckt von der hamburgischen Regierung und vermutlich auch im Sinne der Interessen des Innenministers und Innensenators und der Sicherheitsbehörden, den Ausnahmezustand geprobt. Die Versammlungsfreiheit als Grund- und Menschenrecht galt in Hamburg nicht. Es gab Versammlungen, denen die Polizei ihr Grundrecht zugestand, zum Beispiel die Nachttanzdemo am Mittwochabend. Es gab auch solche, wie die am Samstag, 8. Juli 2017, bei denen die Polizei mehrfach massiv kontrollierend und regulierend eingriff. Und es gab die Welcome to Hell-Demo, die Polizei nach wenigen Minuten stoppte und regelrecht angriff. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist jedoch ein Menschenrecht, das nicht nach polizeilichen Vorstellungen und Gutdünken gewährt oder verwehrt werden kann. Im Gegenteil ist es das Recht der BürgerInnen, selbst über Zeit, Ort und Gestaltung ihres Protestes zu entscheiden. Versammlungen sind prinzipiell staatsfrei. Während der G20-Proteste in Hamburg ging die Polizei immer wieder mit massiver polizeilicher Gewalt gegen friedliche Demonstrierende vor, insbesondere mit Wasserwerfern und Pfefferspray. Immer wieder mussten wir beobachten, wie Polizeibeamte ohne Zeitdruck die Schlagstöcke schwingend schnell in eine Versammlung hineinliefen und Panik erzeugten. Mehrmals liefen Menschen angsterfüllt Treppen und Wiesen hoch oder überkletterten Mauern. Schwere Verletzungen wurden bei solchen Einsätzen in Kauf genommen. Transparente polizeiliche Aufforderungen gab es meist vorher nicht oder sie war nicht zu verstehen. Trotz all dem hat sich immer wieder eine große Anzahl von Demonstrierenden zusammengefunden und konnte zeitweise ihr Recht auf Versammlungsfreiheit durchsetzen. Die BürgerInnen haben Tag für Tag versucht, sich ihr Recht zu nehmen. Die Polizei machte deutlich, dass sie sich auch über die Rechtsordnung hinwegsetzt, als sie das Gerichtsurteil des VG Hamburg ignorierte, das das Recht zu campen bestätigt hatte. Nach dem Motto, wir beschäftigen die Gerichte so lange, bis wir bekommen, was wir wollen oder sich die Sache im Zeitverlauf erledigt hat, erließ sie neue Verfügungen. Das klappte zwar nur bedingt, aber es erhöhte die Unsicherheit für die Anreisenden. Zugleich förderte es jedoch die breite Solidarisierung der BürgerInnen. Erschreckend sind die vielen Übergriffe auf die Gruppen, die den Protest funktional unterstützten. Insbesondere die RechtsanwältInnen, die DemonstrationssanitäterInnen und die JournalistInnen. Außerhalb der Versammlungen haben die Eskalationen Widerhall gefunden und Zerstörungswut freigesetzt, über deren Ausmaß, Hintergrund und Zusammensetzung wir nichts sagen können. Die vielen detaillierten Berichte der DemonstrationsbeobachterInnen werden wir in den nächsten Tagen zusammentragen und dann noch einmal sehr konkret und zusammenfassend berichten. Fürs Erste zeigen wir hier einige Aspekte auf. Am Samstag, den 8. Juli 2017, wurde eine Gruppe Demonstrierender gewaltsam aus der Demonstration entfernt. Darüber hinaus drang die Polizei in die Abschlusskundgebung ein und nahm dort 2 oder 3 Personen fest. Wiederholt marschierten Polizeitrupps mit aufgesetzten Helmen durch die Reihen der DemonstrantInnen. Die Polizei machte so deutlich, dass sie die Kontrolle über die Versammlung hat. Schon lange vor dieser Woche begannen die Warnungen vor Gewalttätern und fanden ihre Fortsetzung in einer polizeilichen Berichterstattung, die die realen Verhältnisse auf den Kopf stellte. Die Versammlungen waren nicht gewalttätig. Die Polizei wurde von diesen Gruppen nicht angegriffen. Die Polizei berichtete jedoch immer wieder ganz anders. Insbesondere bleibt der Umgang mit der Welcome to Hell-Demonstration erschreckend. Die Anmeldung dieser Demonstration war von der Versammlungsbehörde ohne jede Auflage bestätigt worden. Viele hatten vorausgesagt, dass dies nur heißen könne, dass die Versammlung gar nicht erst losgehen dürfe. Diese Demonstration wurde in der Tat nach wenigen Metern von der Polizei angegriffen. Die Begründung für dieses Vorgehen steckt im vagen Vermummungsverbot des Versammlungsgesetzes, mit dem die Polizei einen Freibrief erhalten hat. Wenn DemonstrationsteilnehmerInnen Straftaten vorgeworfen werden, muss eine Strafverfolgung eingeleitet werden. Menschen gegen eine Mauer und über diese zu treiben, wie es hier geschehen ist, hat schlicht gar nichts mit polizeilichen Maßnahmen zu tun und ist nicht zu rechtfertigen. Von Wasserwerfereinsatz, Pfefferspray und Tonka-Schlagstock waren alle Demonstrationsteilnehmer betroffen. Wir waren an vielen Stellen mit BeobachterInnen vor Ort und werden noch ausführlich berichten. Erinnert sei auch daran, dass zur Abschreckung der KritikerInnen am 29. Juni 2017 auch noch die Wohnung von zwei Aktivisten der Gruppe Roter Aufbau und Einfach 1 Raum durchsucht wurden. EDV-Geräte und Datenträger wurden beschlagnahmt. Angeblich geschah dies wegen eines in der Taz vor einem halben Jahr veröffentlichten Interviews. Da aber ein Festival der Demokratie stattfinden sollte, wollte die Regierung auch das noch selbst in die Hand nehmen. SPD und Grüne organisierten mit einigen Prominenten selbst eine Versammlung. Hamburg zeigt Haltung. So demonstriert die hamburgische Regierung mit einigen Getreuen am 8. Juli 2017 gegen die Politik einiger der G20-Staaten und glaubt, damit das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu garantieren. Diese Regierung scheint nicht zu merken, dass eine solche Regierungsdemonstration nur eine peinliche Farce ist und mit Demokratie, Versammlungs- und Meinungsfreiheit nichts zu tun hat. Ende März 2017 ermahnte die Bundesregierung die Sicherheitsbehörden in Russland und Weißrussland, die Menschenrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu achten. Regierungssprecher Steffen Seibert erinnerte daran, dass sich Russland zur Einhaltung der Prinzipien von OSZE und Europarat verpflichtet habe. Das harsche Vorgehen der örtlichen Behörden werfe Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf. Auch als im Juni Demonstrierende in Russland festgenommen wurden, beklagte Gernot Erler das massive Vorgehen der russischen Behörden, das das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung bedrohte. Recht haben sie. Dieses Menschenrecht muss jedoch auch in Deutschland gelten. Auch dann, wenn ein G20 stattfindet. Das war der linke Medienspiegel im Juli zu den Protesten gegen den G20. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de und tschüss.